blickst du zurück auf all die Jahre. Es war nicht immer einfach, viele harte Tage, zu viel Ärger und Gewalt bestimmt in dein Leben. Sollte es da etwa noch was anderes geben? Jeder Schritt von dir verspottet und verhöhnt, in diesen fiesen Jahren sich nie an dich gewöhnt. Doch Freunde gaben mir Kraft, alles zu überstehen. Das haben sie in ihrem Eifer übersehen. Oh. Du bist das, was Stärke zeugt. Du bist das, woran du glaubst. Du bist das, was Stärke zeugt. Du bist das, woran du glaubst. Darum gehe deinen Weg und schaue nur voran. Darum gehe deinen Weg. Es gibt niemanden, der dich hindern kann. Darum gehe deinen Weg und schaue nur voran. Darum gehe deinen Weg. Es gibt niemanden, der dich hindern kann. Schon vom ersten Tage an kam's dir vor wie ein Scherz, abgestempelt und verrufen, gnadenlos ohne Herz. So war das Bild, welches sie von dir sahen, nie hörte es auf, das stumme Starren. Oh. Deinem Wege einfach mitgegeben, lerne damit umzugehen in deinem Leben. Halte durch bis zum Ende und bleibe stehen. Glaub mir, du wirst nicht alleine gehen. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Du bist das, was Stärke zeugt. Du bist das, woran du glaubst. Du bist das, was Stärke zeugt. Du bist das, woran du glaubst. Darum gehe deinen Weg und schaue nur voran. Darum gehe deinen Weg. Es gibt niemanden, der dich hindern kann. Darum gehe deinen Weg und schaue nur voran. Darum gehe deinen Weg. Es gibt niemanden, der dich hindern kann. Darum gehe deinen Weg und schaue nur voran. Darum gehe deinen Weg. Es gibt niemanden, der dich hindern kann. Darum gehe deinen Weg und schaue nur voran. Oh.